SWR 2 Hörspiel. Die Fahrt der Argonauten. Hörspiel in vier Teilen von Katrin Zipse. Nach Apollonius von Rhodos. Teil 4. Die Flucht. Niemals! Niemals gebe ich diesen Fremden, was mir gehört. Das goldene Vlies bleibt in Kolchis. Dieser Jason, mitsamt seiner griechischen Bande, die sich die Argonauten nennt, setzt keinen Fuß mehr auf mein Land. Vertreiben werde ich sie, ins Meer zurückwerfen. Ertrinken sollen sie und meine vier Enkelsöhne gleich mit. Wie arglistig bin ich von ihnen getäuscht worden. Wie grausam haben sie meine Freundlichkeit missbraucht und 50 Griechen in mein Land geholt, nur damit sie ihnen helfen, mir den Thron zu entreißen. Mir, der ich ihren Vater Phrixos aufgenommen habe, als er als mittelloser Flüchtling in mein Land gekommen ist. Sogar meine Tochter Chalkiope gab ich ihm zur Frau. Und ausgerechnet deren Söhne machen jetzt gemeinsame Sache mit den Griechen, nur um unser Land zu zerstören. Wow, dieser Aietes hört gar nicht auf zu toben. Wo ist eigentlich Medea? Moment, ich steuere die Möwe in den Palast. Oh je. Medea steht vor der Tür und lauscht ihrem brüllenden Vater. Die Arme ist schon ganz grün vor Angst. Gib mir die Brille wieder, Athene. Für Mädchen in Krisen bin ich zuständig. Ich lasse es nicht zu, dass diese griechischen Piraten noch einen Fuß auf unseren Boden setzen. Wir Kolcher kämpfen für unsere Stadt, für unser Land und für unser Volk. Wie mein Vater tobte und wie er log, der mächtige Aietes, König der Kolcher. Er konnte es nicht verwinden, dass Jason die schrecklichen Aufgaben, die ihm aufgetragen worden waren, tatsächlich gemeistert hatte. Die flammenspeienden Stiere hatte er unter das Joch gespannt, so wie mein Vater es ihm befohlen hatte, und sie hatten ihn nicht zermalmt. Die Saat aus Drachenzähnen hatte er übers Feld gestreut und eine Armee von Kriegern war daraus hervorgesprossen. Dicht an dicht standen sie wie Weizenhalme, fürchterlich anzusehen. Mit ihren glänzenden Helmen, den zweischneidigen Schwertern, den wuchtigen Schilden. Jason mähte sie mit seinem Schwert nieder, bevor sie ihn töten konnten. Wie reifes Korn fielen sie in die Furchen, aus denen sie gesprossen waren. Kein Mann außer mir hätte diese Aufgabe meistern können. Dieser Fremde hat mich betrogen. Das ist hier nicht mit rechten Dingen zugegangen. Wenn Jason die Schlacht gegen diese Drachensaat gewinne, so hatte mein Vater ihm versprochen, werde er ihm das goldene Vlies schenken. Das Fell des goldenen Widders hing bei uns im Eichenhain und die Gebeine des Griechen Phrixos waren darin eingenäht, der einst zu uns geflohen war. Zeus hatte von diesem König Peleus verlangt, dass die Gebeine nach Griechenland zurückgebracht würden, damit Phrixos in heimischer Erde bestattet werden konnte. Deshalb hatte er Jason zu uns geschickt. Ach, Vater, dass du das nicht verstehen wolltest. Dass Jason als Bittsteller zu dir gekommen war, begleitet von deinen eigenen Enkeln, von Argos und Phrontis, Melas und Kythisoros, die er vom Schiffbruch errettet hatte. Niemand wollte dir deinen Thron rauben. Dein Argwohn hat alles zerstört. Und dein Zorn hat mich hierher fliehen lassen. An die jolkische Küste, wo die Argo jetzt vor Anker liegt. Jason ist zu König Peleus gegangen, um ihm das goldene Vlies zu bringen. Mit meiner Hilfe hat er seinen Auftrag erfüllt. Medea, sitzt du immer noch am Strand? Jason ist eben zurückgekehrt. Er wartet auf der Argo auf dich. Er will mit dir reden. Gleich, Telamon. Ich komme ja gleich. Ich werde nie vergessen, wie ich Jason zum ersten Mal sah. Er stand neben Argos in der Vorhalle unseres Palastes und wartete auf meinen Vater. Schön wie ein Gott war er. Und die Liebe traf mich wie ein Blitz. Seitdem brennt ein Feuer in mir, das ich nicht löschen kann. Um seinetwillen habe ich alles aufgegeben. Den sicheren Platz an der Seite meiner Eltern, mein Amt als Priesterin der Hekate, mein Heimatland am Schwarzen Meer. Bin einem Fremden gefolgt und mir selbst zur Fremden geworden. Und noch immer verfolgt mich der Zorn meines Vaters. Halt mir seine Stimme im Ohr, so wie sie damals durch die geschlossene Tür drang, hinter die er sich mit seinen engsten Vertrauten zurückgezogen hatte. Nur durch eine üble List hat dieser Jason die schweren Aufgaben bewältigen können. Aber das wird er büßen, er und alle seine Helfer und Helfershelfer. Oh nein, meine Kolcher! Wir werden diese Fremden nicht verjagen, auch wenn es uns ein leichtes wäre. Schließlich sind wir in der absoluten Überzahl und großartige Kämpfer sind wir außerdem. Doch wozu sollen wir uns die Mühe machen, sie mit Gewalt zu vertreiben? Nur damit sie bald ein neues Schiff rüsten und noch zahlreicher wiederkommen und an unserer Küste lärmen? Nein, ich sage nein. Als ich meinem Vater lauschte, war ich mir sicher, dass er bereits wusste, dass ich Jasons Retterin gewesen war. Meine Schwester Chalkiope hatte mich angefleht, ihm beizustehen. Sie wollte, dass Jason nach Griechenland zurückkehren konnte und ihre 4 Söhne mit sich nahm, um sie vor dem Zorn des Aietes in Sicherheit zu bringen. Ach, Chalkiope, ich gebe es ja zu. Lange musstest du mich nicht darum bitten. Ich wollte es ja auch. Wollte dem Fremden helfen und nicht Zeugin des Verderbens sein, das mein Vater ihm zugedacht hatte. Also willigte ich ein. Und die Dinge nahmen ihren Lauf. Am Tempel der Hekate trafen wir uns. Kein Wort konnte ich hervorbringen, als er vor mir stand. Doch er las in meinen Augen und begriff. Ich gab ihm den Trank, den ich für ihn gebraut hatte und der ihn unbesiegbar machen sollte. Er war so glücklich und dankbar. Die Ehe versprach er mir. Wenn ich je nach Griechenland komme, führe er mich als Gattin in sein Haus, sagte er. Aber keiner von uns glaubte daran. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich Kolchis gegen den Willen meiner Eltern verließ. Doch die Worte meines Vaters dröhnten durch die geschlossene Tür. Ich sage, verbrennen wir ihr Schiff. Töten wir die Fremden und alle Verräter, die ihnen geholfen haben. Und seien sie auch von meinem eigenen Fleisch und Blut. Dieser Aietes hört gar nicht auf zu toben. Wo ist eigentlich Medea? Moment, ich steuere die Möwe in den Palast. Oh je. Medea steht vor der Tür und lauscht ihrem brüllenden Vater. Die Arme ist schon ganz grün vor Angst. Gib mir die Brille wieder, Athene. Für Mädchen in Krisen bin ich zuständig. Noch bevor der nächste Tag sich neigt, will ich, dass keiner von ihnen mehr am Leben ist. Mögen sie sich verstecken, wo sie wollen. Wir werden sie finden. Entsetzt floh ich in mein Zimmer. Ich kannte den wilden Zorn meines Vaters und ich wusste mir keinen anderen Ausweg als den Tod. Oh nein. Was? Medea sitzt auf dem Bett und will sich schon wieder umbringen. 3 Tropfen Kolchicum. 4 Akumitum. Und dann 7 Convallaria Majalis. Dazu eine Prise digitales Purpurin. Verstehst du, warum sie nicht einfach mit den Griechen flieht? Ihre 4 Neffen kommen doch auch mit. Und Jason hat sogar angekündigt, dass er sie heiratet, oder? Wieso wird denn jetzt schon wieder alles so kompliziert? Weil ihr klar ist, dass sie alles verliert, wenn sie von zu Hause wegläuft. Ehre, Sicherheit, die Liebe ihrer Eltern, ihre Freundinnen. Und das alles für einen Mann, den sie noch nicht mal richtig kennt. Ich verstehe ja nicht viel davon. Aber entweder ist Liebe so mächtig, wie es immer heißt, dann spielt das alles keine Rolle. Oder du kannst sie als Hilfsmittel vergessen. Dann würde ich an deiner Stelle ganz dringend wieder auf Kampf setzen. Das klappt schon. Bei Liebe braucht man einfach mehr Fingerspitzengefühl als beim Kampf. Und Geduld. Aber ich krieg das schon hin. Es ist längst beschlossen, dass Medea mit den Griechen fährt. Ich brauche sie in Iolkos bei König Pelias. Denn wenn sie dort ist, kriege ich sie bestimmt irgendwie dazu, dass sie mit ihren Zaubermitteln Pelias tötet. Und dann ist endlich der Mord gebüßt, den er an einer meiner Priesterinnen in meinem Tempel begangen hat. Ich weiß, ich weiß. Aber kümmere dich jetzt lieber drum, dass sich das Mädchen nicht gleich selber umbringt. Bin schon dabei. Was hast du denn... Psst. Ich muss mich konzentrieren. Und 2 Tropfen Conium Maculatum? Medea. Wenn du je nach Griechenland kämst, würden alle Frauen und Mädchen wie für eine Gottheit für dich sorgen. Denn du hast ihnen die Söhne und Männer zurückgebracht. Und ich würde dich als Braut in mein Haus führen. Und nichts würde uns in unserer Liebe trennen. Es sei denn der Tod. Jason? Jason, ich komme. Ich fliehe mit dir. Hera, wie hast du das hingekriegt? Medea schüttet ihren Todestrank aus. Sie kippt ihn auf den Boden. Oh, das raucht wie Hölle. Suggestion funktioniert noch besser als die Blumenwiesen-Imagination. Frontis! Argos! Wo ist sie jetzt? Am Fluss. Am gegenüberliegenden Ufer ankert die Argo. Die Söhne der Chalkiope sind schon auf dem Schiff. Die haben die Nachtwache übernommen. Argos! Ich bin's. Medea? Ja. Holt mich aufs Schiff. Moment. Medea? Wir kommen mit Jason zu dir rüber. Soll ich es Verblendung nennen, weil ich Jason so sehr liebte? Oder schmähliche Flucht, weil ich mein Elternhaus bei Nacht und Nebel verließ? Medea? Medea, was ist los? Es ist alles offenkundig geworden, Jason. Mein Vater weiß, dass ich dir geholfen habe. Wir müssen sofort fliehen. Ich besorge dir das goldene Vlies und schläfere dafür die Schlange ein, die es bewacht. Doch vorher musst du im Beisein der Götter und deiner Gefährten dein Versprechen erneuern, das du mir gegeben hast. Denn ich will nicht schmachvoll in der Fremde untergehen. Medea, hiermit schwöre ich dir und rufe den olympischen Zeus und seine Gemahlin Hera als Eidzeugen an, dass ich dich als eheliche Gemahlin in meine Häuser führen werde, wenn wir ins griechische Land heimgekehrt sind. 1. Etappensieg. Jetzt müssen sie nur noch das goldene Vlies kriegen und heil nach Griechenland zurückkommen. Und dann geht es endlich diesem Pelias an den Kragen. Ich bewundere deinen langen Atem, wenn du Rache übst. Aber genau das macht es doch erst spannend. Und es ist so schön paradox. Pelias schickt Jason ans Ende der Welt, weil er denkt, dass Jason ihm gefährlich wird. Und er hofft, dass er bei diesem Abenteuer ums Leben kommt. Aber Jason kehrt heil zurück und wird Pelias erst dadurch zur Gefahr. Denn er bringt eine Waffe mit, gegen die Pelias nichts ausrichten kann. Die Zauberin Medea. Wacht auf, Männer! Wir müssen sofort von hier weg. Sobald ich an Bord der Argo war, weckte Jason die schlafenden Argonauten und schickte sie auf die Ruderbänke. Als der Morgen dämmerte, ankerten wir vor dem Eichenhain. Dort hatte der goldene Widder den griechischen Königssohn Phrixos einst abgesetzt, nachdem er ihn über die Meere getragen hatte, um ihn vor seiner bösen Stiefmutter zu retten. Phrixos tötete den Widder auf dessen Geheiß und schenkte sein Fell, das goldene Vlies, dem König von Kolchis, meinem Vater. Und der nahm Phrixos bei sich auf. Nicht aus freien Stücken, oh nein, sondern weil Zeus es ihm befohlen hatte. Als Phrixos nach vielen Jahren, die er bei uns lebte, starb, wickelte man seine Gebeine in das goldene Vlies und hängte es in den Eichenhain. Medea, Kennst du den Weg? Ich war noch nie bei der Eiche des Phrixus. Aber wir werden sie finden. Hab keine Sorge. Wie still es war. Und wie sanft das erste Morgenlicht durch die dichten Blätter schien. Als wären wir allein auf der Welt. Doch mein Herz war von Sorgen schwer. Halt! Jason, beweg dich nicht. Eine riesige Schlange reckte uns den Kopf entgegen und starrte uns mit ihren schlaflosen Augen an. Ihr Körper war so lang, dass er sich irgendwo hinter den Bäumen verlor. An diesem Ungeheuer kommen wir niemals vorbei, Medea. Psst. Von der Melodie bezaubert, streckte die Schlange ihren langen Leib aus und erwellte sich, wie eine schwarze Woge, die sich im träge fließenden Meer stumm und lautlos abrollt. Doch gleichzeitig hob sie ihren gewaltigen Kopf, bereit, uns zu packen. Schnell tauchte ich einen frisch geschnittenen Wacholderzweig in den Zaubertrank, den ich mitgenommen hatte, und sprühte ihr viele Tropfen in die Augen. Schon senkte sich tiefer Schlaf auf sie herab. Jason aber kletterte hoch auf den Eichenbaum und löste das goldene Vlies von den Ästen. Meine Freunde, hier ist es. Das goldene Vlies. Die Erde funkelte unter Jasons Füßen und ein goldener Schimmer überzog seine Wangen mit einer flammengleichen Röte, als wir zum Ufer des Phases zurückkamen und er seinen Gefährten das Vlies entgegenstreckte. Es war so groß wie die Haut eines einjährigen Rindes und bedeckt mit goldener Wolle. Endlich können wir nach Hause! Jason brachte das Vlies aufs Schiff und verbarg es unter einem Mantel. Wir anderen folgten ihm. Der Zweck unserer mühseligen Reise ist erfüllt. Dank der Hilfe Medeas. Und ich führe sie mit ihrem Einverständnis als meine eheliche Gattin heim. Doch ihr, meine Freunde, sollt sie ebenfalls beschützen, denn sie ist für uns alle zur edlen Helferin geworden. Bestimmt wird Aetes bald mit einer großen Schar kommen, um zu verhindern, dass wir vom Fluss Phasis aus aufs offene Meer gelangen. Deshalb rudert jetzt, so schnell es geht, denn es liegt in unseren Händen, ob wir unsere Kinder, unsere Heimat und auch die alten Eltern wiedersehen. Und von uns hängt es auch ab, ob wir, die Argonauten, unserer Heimat Griechenland Schmach oder großen Ruhm bereiten. Oh, die sollen sich jetzt mal beeilen. Da hinten sehe ich schon den Staub, den die kolchische Reiterei aufwirbelt. Im Ernst? Kommen sie schon? Dann krieg ich die Brille, Hera. Und wenn sie ohne Kampf davonkommen? Geb ich sie dir wieder. Danke. Die Kolcher drängen tatsächlich schon über die Hügel und sind bis an die Zähne bewaffnet. Das sind unglaublich viele. Und gleich sind sie am Ufer. Und die Jungs? Sind schon mitten auf dem Fluss. Die Argo hat gut Fahrt aufgenommen. Dieses Schiff ist mir wirklich gut gelungen. Da, jetzt ist Aetes am Ufer angelangt. Und schäumt natürlich wieder vor Wut. Bringt mir das Mädchen zurück, Kolcher! Findet sie, wo immer sie auch ist, zu Wasser oder zu Land! Sonst wird mein Zorn euch treffen und mein ganzes Unglück lade ich dann auf euren Häuptern ab! Die Kolcher machen ernst. Die segeln Medea mit einer ganzen Flotte hinterher. Das sind so viele Schiffe, das sieht aus, als hätte sich ein Schwarm Vögel auf dem Wasser niedergelassen. Ich schicke der Argo einen Wind. Sicher ist sicher. Dann sind sie gleich im offenen Meer. 3 Tage segelten wir bei gutem Wind über das Schwarze Meer und ließen die kolchischen Schiffe weit hinter uns. Doch am 4. Tag legten wir an der Küste der Paphlagona an. Dort, wo der rote Fluss Halys sich ins Meer ergießt, und errichteten einen Altar für Hekate. Denn ich wollte der Göttin danken, um sie uns geneigt zu machen. Interessant. Jetzt kriegt Hekate einen Einzelaltar und nicht mehr Apollon. Daran siehst du, dass sich was geändert hat, seit Medea mitspielt. Aber wir kriegen immer noch keinen. Fühl dich einfach mitgemeint. Nein, danke. Schau dir den Ritus an, den Medea da vollzieht. Da willst du nicht mit gemeint sein. Das ist zu gruselig. Askion, Kataskion, Licht, Tetra, Damnamenois, Aesion. Als das Opfer vollzogen war, nahm Jason Argos beiseite und fragte ihn, ob er von einem anderen Weg wüsste, der vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer und an die griechische Küste führt. Denn er erinnerte sich daran, was der blinde Seher Phineus ihnen geraten hatte, dass sie auf der Rückfahrt nicht wieder durch die Plegaden und den Bosporus zum Mittelmeer gelangen sollten. Es gibt einen Fluss am westlichen Ufer des Schwarzen Meeres. Istros heißt er. Er ist sehr breit und tief und durchschneidet das Land von Ost nach West. Später teilt er sich in zwei Ströme, von denen einer ins Mittelmeer fließt. Istros, das ist die spätere Donau, stimmt's? Aber die entspringt doch nicht im Mittelmeer, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber wir biegen es jetzt mal so hin, dass sie vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer fließt. Sonst haben sie keine Chance, den Keuchern zu entkommen. Gut. Ich gebe ihnen ein Zeichen, damit sie wissen, dass ihr Weg über den Istros geht. Und während wir noch berieten, welcher Weg der bessere sei, schickte die Göttin Hera uns ein glücksverheißendes Zeichen. Und so beschlossen wir, den Weg zu wagen, den Argos uns beschrieben hatte. Und nahmen mit frischem Mut Kurs auf die Insel Poike, die vor der Mündung des Istros liegt. Was machen die Kolcher? Nehmen die Route, die unsere auf der Hinfahrt genommen haben. Schade, dass ich die Plegadenfelsen festgezurrt habe. Jetzt kommen sie durch, ohne von ihnen zermalmt zu werden. Oh, ein kolchisches Schiff hat sich von der Flotte abgesetzt und hält jetzt auch auf die Mündung des Istros zu. Das ist richtig schnell. Die Argo holt es trotzdem nicht ein. Das schafft kein Schiff. Nein, nein, nein, nein, nein. Was soll denn das jetzt? Athene, die Jungs nehmen den langen Weg um Poike und die Kolcher nehmen natürlich den kürzeren. Das gibt es doch nicht. Und jetzt fährt das kolchische Schiff tatsächlich vor der Argo in die Mündung des Istros ein. Das ist doch nicht zu fassen. Wer befehligt es? Warte, ich muss noch näher ran mit der Drohne. Die Kommandos gibt Apsyrtos, Medeas Halbbruder. Das ist immerhin nicht ganz schlecht. Mit dem könnte sie fertig werden. Ich vermute, die Kolcher wollen den Argonauten an der Einfahrt zum Mittelmeer auflauern. Dann kommt es zum Showdown. Nach endlos langer Fahrt über den breiten Istros erreichten wir endlich das Mittelmeer. Wo sind sie jetzt genau? Gib mal die Koordinaten durch. Koordinaten? Sehe ich nirgends. Die kommen an der oberen Adria raus. In einer Bucht. Mit ganz vielen Inseln. Das wird die Kvarnerbucht sein. Gehört zu Kroatien. Wie erschraken wir, als wir das Schiff der Kolcher in der Bucht sahen. Sie waren uns zuvorgekommen und bewachten zusammen mit den Bewohnern des Küstenstrichs die Bucht. Auf den zahllosen Inseln, die dem Land vorgelagert waren, hatten sie sich versammelt. Und mit ihren Schiffen versperrten sie jeden denkbaren Weg aufs offene Meer. Uns blieb keine andere Wahl, als die Insel der Artemis anzusteuern, wo die Keucher sich nicht hingewagt hatten, weil sie die Göttin der Jagd, die zugleich die Hüterin der Frauen war, scheuten. Wir müssen verhandeln. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Gegen diese Überzahl ist jeder Kampf sinnlos. Und wie sie verhandelten, die Griechen und die Keucher. Sie vereinbarten, dass die Argonauten das goldene Vlies behalten durften, da Jason ja die Aufgaben des Aetes erfüllt hatte. Über mein Schicksal aber sollte ein fremder König bestimmen und entscheiden, ob ich mit meinem Bruder Apsyrtos zum Haus meines Vaters zurückkehren musste oder Jason nach Griechenland folgen durfte. Ich traute meinen Ohren nicht, als Jason es mir erzählte. Was habt ihr euch da ausgedacht? Scherst du dich denn gar nicht um das, was du mir versprochen hast? Im Vertrauen auf deine Schwüre habe ich mein Vaterland und meine Eltern verlassen, die mir das Höchste waren. Und deshalb sage ich dir jetzt ein für alle Mal, dass ich dir als deine Gattin in deine Heimat folgen werde und dass du dich für mich einsetzen musst. Und wenn du das nicht willst, Dann kannst du mir gleich hier und jetzt die Kehle durchschneiden. Denn wenn irgendein Herrscher entscheidet, dass ich zu meinem Bruder gehöre, was glaubst du wohl, was mein Vater mit mir macht, nachdem ich ihn so verraten habe? Medea, wenn wir jetzt kämpfen, sterben wir alle. Und dich erwartet sicher ein noch viel schlimmeres Los, wenn du deinem Bruder als Kriegsbeute zufällst. Durch die Vereinbarung, die wir getroffen haben, bleibt uns genug Zeit, um uns eine List zu überlegen, wie wir mit Absyrtos fertig werden. Gut. Dann ist es also notwendig, über die schändlichen Taten hinaus, die ich schon begangen habe, auch noch diese zu vollbringen. Ich werde meinen Bruder Absyrtos überreden, dass er allein zu mir kommt. Und wenn er hier ist, tötest du ihn. Das glaube ich dir nicht, dass dich das schockiert. Nein, mir wird nur immer klarer, wie sehr sie die Richtige für meine Rache an König Pelias ist. Absyrtos schickte seine Boten zu mir und ich bereitete ihnen einen prächtigen Empfang. Ich bat sie, meinem Bruder mitzuteilen, dass ich in der Nacht am Tempel der Artemis auf ihn warten würde. Die Söhne des Phrixos hätten mich gegen meinen Willen den Griechen übergeben, log ich den Boten vor, und dass ich nichts lieber wollte, als in meine Heimat zurückzukehren. Ach, ich spielte meine Rolle gut. Medea? Ich bin hier, Absyrtos. Ich sehe dich schon. Ganz schön steil, dieser Tempelberg. Gleich hast du es geschafft. Arglos kam Absyrtos auf die Insel der Artemis. Allein trat er mir entgegen. Wie vertraut saßen wir im Vorhaus des Tempels beisammen und heckten einen Plan aus, wie wir das goldene Vlies wieder an uns bringen könnten, mein Bruder und ich. Doch plötzlich tauchte Jason aus dem Dunkel auf, das Schwert erhoben, und noch bevor Absyrtos die Gefahr begriff, verhüllte ich schon mein Gesicht, um nicht zu sehen, was dann geschah, und sah es doch vor meinem inneren Auge, wie mein Bruder unter dem Schlag von Jasons Schwert auf die Knie sank. Ich hörte seinen gurgelnden Schrei und ich fühlte, wie sein Blut meinen Schleier tränkte. Also, nein! Jetzt hackt Jason die Glieder des toten Absyrtos ab! Ich hätte nicht gedacht, dass er diesem hinterwäldlerischen Aberglauben anhängt. Wozu soll das denn gut sein? Das soll die Rachegöttinnen besänftigen. Aber klappt natürlich nicht. Die lungern sowieso schon alle darum. Alecto, Megaira, Tisiphone, eine scheußlicher als die andere. Und was macht Medea? Oh, Medea? Die gibt den Jungs ein Feuerzeichen, dass sie jetzt die Kolche angreifen können. Wie Habichte über Taubenschwärme oder wilde Löwen über eine Herde Schafe. So fielen die Griechen über die keuchische Mannschaft her, die jetzt ganz ohne Anführer war. Und niemand von ihnen entging dem Tod. Sehr gut. Mit diesem Wind im Rücken sind sie in wenigen Wochen in Iolkos. Wo sind sie jetzt? In der Adria. Schon ziemlich weit im Süden. Ungefähr auf der Höhe von Albanien. Oh, wo kommt der Sturm plötzlich her? Reißt das Segel! Rudert, Männer! Rudert! Halt den Kurs, Steuermann! Irgendwas läuft gewaltig schief. Der Sturm kam ohne jede Ankündigung. Und jetzt weht es die Argo die ganze Strecke wieder zurück. In einer Irrengeschwindigkeit. Sieh es ein, Hera. Zeus ist sauer. Er lässt die Jungs nicht nach Hause fahren. Gegen seinen Sturm kommen sie nicht an. Bestimmt tobt er, weil sie Absyrtos so hinterrücks getötet haben. Und dann haben sie ihn auch noch nicht mal richtig bestattet. Sowas hasst Zeus. In dieser Hinsicht ist er ein richtiger Pedant. Ich dachte, sie hätten ihn begraben, nachdem Jason ihn zerstückelt hat. Ja, aber weil er ein Keucher ist, hätten sie ihn in eine Rinderhaut wickeln und in einem Baum aufhängen müssen. So wie es die Keucher mit ihren Toten machen. Das ist Zeus wichtig. Immerhin ist das goldene Vlies unterwegs nach Griechenland und wenigstens Phrixos wird bald anständig in der Erde bestattet. Ach, dann könnte Zeus doch hier mal ein Auge zudrücken. Aber nein, Jetzt ist eben Absyrtos das Problem. Sieht so aus, als ob wir nicht an einer Entsühnung vorbeikommen. Weißt du, wie viel Zeit mich das kostet? Dafür müssen sie zu Kirke, der Zauberin. Schon klar. Aber du hast keine andere Wahl. Na gut. Zum Glück ist sie Medeas Tante. Dann macht sie die Entsühnung vielleicht ohne großes Brimborium. Ich sag es ihnen über den sprechenden Balken. Den du in die Argo eingebaut hast? Ich habe mich schon gefragt, wann du den mal benutzt. Jetzt! Hört, Männer! Und auch du, Medea! Der große Zeus zürnt euch wegen des schlimmen Mordes, den ihr an Absyrtos begangen habt. Weder den Mühsalen des Meeres noch den widrigen Wirbelwinden werdet ihr entgehen, wenn dieser Frevel nicht gesühnt wird. Entsetzt sprangen die Argonauten von den Ruderbänken auf. Als sie in der Dunkelheit die Stimme aus den Balken des Schiffs vernahmen, die den Sturm übertönte. Betet! Betet zu den unsterblichen Göttern, dass sie euch den Weg ins Tyrrhenische Meer gewähren, wo ihr Kirke finden werdet, die Tochter des Helios. Nur sie kann den Fluch, den ihr mit diesem frevelhaften Mord auf euch geladen habt, wieder von euch nehmen. Und noch immer sah ich die Erinien, diese dunklen, geflügelten Wesen. Mit brennenden Fackeln hockten sie auf der Reling des Schiffs und Schlangen wanden sich um ihre Finger, während sie mich mit bösen Augen anstarrten. Wie graute mir vor ihnen. Setzt das Segel, Männer! Hera, hörst du mich? Stell dich auf den Berg südlich von ihnen. Ja, den Oros Elysion, den Feldberg. Nimm den Feldberg. Von dort müssten sie dich gut hören, wenn du laut genug rufst. Jason! Das ist der falsche Weg! Ihr müsst euch Richtung Süden halten! Oh, Süden! Lange ruderten wir auf dem nebligen Fluss, an den Wohnstätten der keltischen Völker vorbei. Endlos schien uns der Weg, bis wir endlich wieder das Mittelmeer erreichten. Oh, jetzt fahren sie an der tyrrhenischen Küste entlang mit Kurs auf Aeaea. Da wohnt Kirke, die Zauberin. Kannst du mir die Brille wiedergeben? Den Empfang will ich sehen. Kommt herein und folgt mir. Medea, glaubst du, deine Tante hat das gleiche unbarmherzige Wesen wie ihr Bruder? Dann hilft sie uns bestimmt nicht. Ich kenne sie doch selber nicht, Jason. Sie hat Kolchis schon vor meiner Geburt verlassen und ist nie zurückgekehrt. Hinter Kirke traten wir in die Eingangshalle ihres Hauses. Sie hieß uns auf den glänzenden Lehnstühlen Platz nehmen, doch wir eilten stumm zum Feuer und setzten uns dort auf den Boden. So wie es den Unglücklichen gebührt, die um Schutz flehen. Jason stieß das Schwert, an dem das Blut meines Bruders klebte, in die Erde. Und weder er noch ich wagten es, die Zauberin anzusehen. Ich weiß schon, warum ihr hierher geflüchtet seid. Zeus kann gewaltig grollen, wenn ein frevelhafter Mord geschieht. Aber er steht den Mördern dennoch bei. Deshalb werde ich sein Gebot achten und das Opfer vollziehen, durch das ihr von der Blutschuld gereinigt werdet, die ihr auf euch geladen habt, damit die Irinien euch nicht mehr verfolgen. Und noch immer hörte ich das Schlagen ihrer großen Flügel und fröstelte im kalten Schatten, den die Irinien warfen. Ob Jason etwas davon spürte? Ich weiß es nicht. Wir redeten nicht davon. Sehr gut. Kirke macht das volle Programm. Mit Ferkel, Opferkuchen und Weihegüssen. Jetzt setzt euch in die Lehnstühle. Ich will mit euch reden. Woher kommt ihr? Aus Griechenland. Aus Kolchis. In kolchischer Sprache brachte ich hervor, dass ich die Tochter ihres Bruders Aietes sei und schilderte ihr die Fahrt der Argonauten, die an unsere Küste gekommen seien, sowie die harten Prüfungen, die Aietes Jason auferlegt hatte. Auch, dass ich durch die Ratschläge meiner kummervollen Schwester gefrevelt und den Zorn meines Vaters auf mich gezogen hatte, erzählte ich ihr. Und wie ich mit den Fremden in die Ferne entkommen war. Du Unglückselige! Weil du als Schutzflehende zu mir gekommen bist, werde ich dir nicht schaden. Aber länger in meinem Haus will ich dich auch nicht dulden. Denn du bist gegen den Willen deines Vaters einem fremden Mann gefolgt. Aber flehe mich nicht weiter um Beistand an, Mädchen. Denn deine Pläne und deine schändliche Flucht werde ich nicht billigen. Weißt du was? Ich rufe jetzt Iris an. Das geht so nicht weiter. Das arme Mädchen ist völlig fertig. Und wenn ich Kirke richtig verstanden habe, sind die Kolcher immer noch hinter ihr her. Wahrscheinlich sind es die Schiffe, die durch den Bosporus ins Mittelmeer gefahren sind. Schick doch mal die Drohne dorthin, dann wissen wir mehr. Ich möchte lieber die Argo im Blick behalten. Ja? Iris, Liebe, hör zu. Mach dich mit schnellen Flügeln auf und gib dem Windgott Aiolos Bescheid, dass er die Winde stillhalten soll, bis auf den Zephyros, der von Westen weht. Den brauche ich, damit die Argo schnell die Insel des Alkinoos erreicht. Warum schickst du sie zum König der Drepaner? Der soll ihnen gegen die Kolcher helfen. Du weißt aber, dass sie durch die Plankton zwischen Sizilien und Kalabrien müssen, wenn sie zu Alkinoos wollen, ja? Die Plankton sind noch schlimmer als die Plegaden am Eingang zum Schwarzen Meer. Und wenn sie da durch sind, müssen sie noch an Skylla und Charybdis vorbei. Diesen Meeresungeheuern, die auf der Straße leben? In einer Meerenge, in der Straße von Messina, zwischen Kalabrien und Sizilien. Und dieses Mal hilft ihnen keine Questperson wie Phineus mit seinen Tipps. Wo sind die eigentlich, die Questpersonen? Auf der ganzen Rückfahrt ist noch keine helfende Hand aufgetaucht. Und in Kolchis auch nicht. Ich musste alles selber machen. Wir könnten die Meeresnymphen fragen, ob sie uns beistehen. Du hast doch einen guten Draht zu Thetis. Thetis ist schwierig zurzeit. Die ist immer noch mit Peleus sauer, weil er so ein Geschrei wegen ihrem Baby Achilleus gemacht hat. Du weißt schon, als sie den Kleinen ins Feuer gehalten hat, um ihn unverwundbar zu machen. Peleus hat ihr Achilleus weggenommen und seitdem ist sie abgetaucht. Und Peleus ist immerhin auch auf der Argo. Du musst es trotzdem versuchen. Thetis und ihre Schwestern sind unsere einzige Chance. Thetis? Bist du das? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Also dich und deine Schwestern. Ihr müsst der Argo an den Plankton und an Skylla und Charybdis vorbeihelfen. Ja, genau. Die Argo. Das Schiff, auf dem auch dein Mann ist. Ich hoffe, das ist jetzt kein Hinderungsgrund. Liebe, ich weiß, dass Peleus Mist gebaut hat, aber er ist eben nur ein Mensch. Er hat gedacht, du bringst euren Sohn um. Ja. Thetis, bitte, lass uns ein andermal darüber reden. Jetzt drängt die Zeit. Wenn ihr nichts unternehmt, wird die Argo entweder zwischen den Plankton zerrieben, von Charybdis verschlungen oder von Skylla zermahlen. Das kannst du nicht wollen. Am Morgen frischte der Wind von Westen auf und trieb uns in schneller Fahrt weiter über das Tyrrhenische Meer. Was sind das für Strudel da vorne? Und was für Riesenwellen? Haltet euch fest! Die Gischt spritzt fast 100 Meter hoch. Zieh die Drohne höher! Mach du das! Du bist die bessere Fliegerin. Okay. Ah, ich kann Thetis und ihre Schwestern sehen. Die sind gerade angekommen. Und die packen schon an, schlängeln sich unter der Argo durch und werfen sie sich zu, als wäre sie ein Ball, während unter ihnen das Meer kocht. Die Plankton haben sie schon getragen. Mist! Ah, das war knapp. Geschafft! Hier, Drepane oder Korfu, wie du willst. Die sichelförmige Insel des Alkinoos. Jetzt bist du wieder dran. Danke. Bilde ich mir das ein oder hat die Truna einen Schlag weg? Wieso? Das Bild ist irgendwie schräg. Kann sein, dass ich mal ein bisschen nah an den Plankton dran war. Es war nicht einfach, sie da durchzubringen. Einen ganzen Tag lang hatten wir uns durch das tobende Wasser gemüht. Vorbei an den schrecklich lärmenden Felsen, bis wir endlich das offene Meer erreicht hatten. Und mit einem gnädigen Wind im Rücken der Insel Drepane entgegenfuhren. Oh, die Sonne geht auf. Das ist schön. Kaum hatten wir die Ankersteine ins Wasser gelassen und waren von Bord gegangen, als uns schon König Alkinoos am Ufer entgegenkam. Doch am Horizont zog schon die nächste Gefahr auf. Die Kolcher kommen. Die ganze Flotte, die durch die Plankton ins Mittelmeer gefahren ist. Wie ich es mir gedacht habe. Höre, Jason. Und auch ihr anderen, hört mir zu. Ihr dürft mich nicht in die Hände meines Vaters fallen lassen. Euretwegen bin ich in Not, weil ihr durch mich das goldene Vlies erhalten habt. Bald seht ihr eure Familien wieder, während ich selbst alles verloren habe. Sei ganz ruhig, wir lassen dich nicht im Stich. Die Argonauten schwenkten die gut geschärften Lanzen und zogen die Schwerter und schworen, sie würden es nicht an Beistand für mich fehlen lassen. Aber in ihren Augen sah ich die Mutlosigkeit angesichts der Übermacht ihrer Feinde. Und selbst Jason wurde still und sah mich nur betrübt an. Ich glaube, auf Liebe können wir nicht mehr setzen. Auf Krieg allerdings auch nicht. Meinst du, wir sollten es mal mit Diplomatie versuchen? Deshalb habe ich sie ja nach Drepane geschickt. Medea muss die Königin auf ihre Seite ziehen. Mal sehen, ob sie sich dazu entschließen kann. Da. Sie ist schon im Palast. So wie es aussieht, geht sie direkt zur Arete. Tritt nur ein, Medea. Königin, auf Knien flehe ich dich an. Sei mir gnädig und gib mich nicht an die Kolcher heraus. Wenn sie Arete auf ihre Seite ziehen kann, ist sie sicher. Alkinoos wird schon machen, was seine Frau will. Wirklich, Alkinoos, mein Lieber. Beschütz das arme Mädchen vor den Kolchern und stell dich mit den Griechen gut. Immerhin sind sie unsere Nachbarn, während das Reich der Kolcher in weiter Ferne liegt. Und das Mädchen hat mir mit ihren Bitten das Herz gebrochen. Sie hat sich irreleiten lassen, als sie Jason gegen den Willen ihres Vaters geholfen hat. Das gebe ich gerne zu. Aber Jason ist seitdem mit Eiden gebunden. Er hat ihr die Ehe versprochen. Wenn du sie zu ihrem Vater zurückschickst, bist du schuld, dass er seinen Eid brechen muss und dass dem Mädchen Leid geschieht. Du weißt, wie schrecklich viele Väter ihre ungehorsamen Töchter bestrafen. Und dieser Aietes scheint mir ein besonders grausamer Mann zu sein. Arete, wie gern würde ich die Kolcher sofort vertreiben und den Griechen und dem Mädchen helfen. Doch ich fürchte den Zorn des Zeus und ich halte es auch nicht für klug, Aietes zu verärgern. Denn er ist mächtig und könnte selbst aus der Ferne Krieg gegen uns führen. Es ist besser, wir handeln in der Sache so, dass unser Ratschluss von allen ohne Bitterkeit angenommen werden kann. Wie stellst du dir das vor? Wenn das Mädchen noch Jungfrau ist, soll sie zu ihrem Vater zurückgebracht werden. Wenn sie aber das Bett schon mit Jason teilt, werde ich sie nicht ihrem Gemahl wegnehmen und das ungeborene Kind, das sie womöglich empfangen hat, ihren Feinden überlassen. Habe ich es nicht gesagt? Die Sache läuft und es gibt eine Hochzeit. Zwischenzeitlich dachte ich schon, es geht in dieser ganzen Geschichte womöglich doch immer nur um Krieg. Ich persönlich finde Krieg ja spannender. Ich weiß. Noch in dieser Nacht kam ein Bote der Königin Arete auf unser Schiff und richtete uns aus, was der König gesagt hatte. Wie glücklich waren wir über diesen Ratschluss. Sogleich fingen wir mit den Opfern für das Hochzeitsfest an, mischten den Trank für die Götter und zogen die Schafe zum Altar, damit alles seine Richtigkeit hatte. Und in einer nahen Höhle bereitete ich unser Lager. Ein altes Schaffell auf einem kalten Steinboden in einer muffigen Höhle? Ich weiß ja nicht. Das machen wir noch ein bisschen feierlicher. Wieso? Romantische Erinnerungen festigen die Bindung. Und diese Ehe muss noch viel aushalten. Ich schicke lieber mal ein paar Nymphen zum Dekorieren hin. Aus dem steinigen Boden sprossen mit einem Mal Blumen in allen Farben und zogen eine leuchtende Spur vom Eingang der Höhle bis hinüber zum Bett, als Jason mich zum Hochzeitslager führte. Sie füllten die Höhle mit ihrem lieblichen Duft. Und alle Argonauten schwangen draußen ihre Schwerter, damit uns kein feindlicher Angriff überraschte. Und zur helltönenden Leier des Orpheus sangen sie uns ein Hochzeitslied. Ich hätte es mir anders gewünscht, Medea. Wie gern hätte ich in den heimatlichen Hallen und mit dem Segen meines Vaters Aeson würdig Hochzeit mit dir gehalten. Ach, Jason. Die Kolcher flehten und drohten, als Alkinoos ihnen am nächsten Tag seinen Ratschluss mitteilte, dass ich bei Jason bleiben sollte. Doch Alkinoos ließ sich weder von ihren Drohungen schrecken, noch von ihren Bitten erweichen. Und die Kolcher mussten sich fügen. Und großzügig erlaubte er ihnen, auf Trepane zu bleiben, worum sie ihn zitternd baten. Denn sie fürchteten sich zu sehr davor, ohne mich nach Kolchis zurückzukehren. So, jetzt aber auf. Letzte Etappe. Hoffentlich sind die Jungs nicht zu schlapp nach der ganzen Feierei. 7 Tage haben wir verloren durch dieses Hochzeitsfest. Ich denke, du magst Hochzeiten. Doch nicht so kurz vorm Ziel. Da hätte mir die Hochzeitsnacht gereicht. Ah, aber wenigstens weht eine schöne Brise aus der richtigen Richtung. Medea, siehst du das Land da, in der Ferne? Das ist die Halbinsel des Pelops. Wenn wir sie umrundet haben, sind wir auf dem direkten Kurs nach Hause. Bald haben wir es geschafft. Ach, wie schlimm täuschte er sich. Denn das Meer ist tückisch und das Ende der langen Fahrt war uns noch nicht bestimmt. Was ist jetzt los? Sturm aus dem Norden. Schlimmer als alle anderen Stürme davor. Zeus ist immer noch sauer? Die Entsühnung bei Kirke hat ihm nicht gereicht? Ach, wie lästig. 9 Tage und 9 Nächte blies der Nordwind ohne Pause und trieb uns auf die Küste Afrikas zu. Und als er uns endlich freigab, spülte uns eine große Flutwelle in eine Bucht, aus der es kein Entkommen gab. Denn das Wasser war zu seicht und durchzogen von Algendickicht. Am Ufer aber breitete sich Sand aus, soweit das Auge reichte. Nichts Kriechendes regte sich dort. Und außer einer einzelnen Möwe, die hoch über uns kreiste, war kein einziger Vogel am Himmel. Geh mit der Drohne höher, Hera, die fällt hier zu sehr auf. Ja, das ist so tot hier. Da gibt es noch nicht mal Möwen. Wir sind in der Wüste gelandet. Hier kommen wir nicht mehr weg. Keine Wasserstelle, kein Pfad, kein Viehhof war zu sehen. Und eine unendliche Stille lag über dem Land. Gib mir mal die Brille, Hera. Ich will schauen, ob die Argo heil geblieben ist. Und? Sieht gut aus, soweit ich das aus der Entfernung beurteilen kann. Wo sind wir nur? An welche öde Küste hat uns der Sturm getrieben? Welch elende Furcht hat uns zurückgehalten und uns den Weg ins Unbekannte nehmen lassen? Unbetrauert werden wir hier sterben. Und niemand wird je von unserem schlimmen Ende erfahren. Ich weiß, wo sie sind. Das ist Libyen. Ein Stück weiter westlich liegt der Tritonische See. Den erkenne ich von überall. Schließlich bin ich dort geboren worden. Im Tritonischen See haben mich die libyschen Göttinnen gebadet. Schön für dich. Wobei ich es nicht geboren werden nennen würde, wenn man in voller Rüstung aus dem Kopf seines Vaters steigt. Was hätte ich bitte tun sollen, nachdem dein Mann meine Mutter verschluckt hat, als sie mit mir schwanger war? Und zwar von ihm. Ich weiß schon, warum ich die Gegend nicht mag. Hier, nimm deine Brille wieder. Ich gehe zu den libyschen Göttinnen und bitte sie zu helfen. Am nächsten Morgen weckte uns die laute Stimme Jasons, der uns an der Argo zusammenrief. Er erzählte uns seinen Traum. 3 Göttinnen waren ihm erschienen, die mit Umhängen aus Ziegenfellen bekleidet waren. ganz nah traten sie zu mir heran und befahlen mir, aufzustehen und euch anzutreiben und unserer Mutter Dank abzustatten, die uns im Bauch getragen hat, wenn Amphitrite, die Beherrscherin der Meere, den gut beräderten Wagen des Poseidon losgemacht habe. Doch ich verstehe den Sinn ihrer Worte nicht. Noch während er sprach, sprengte ein ungeheures Pferd aus den Fluten des Meeres. Am Strand schüttelte es sich das Wasser aus dem Fell und rannte schnell wie der Wind davon. Und da wussten wir, dass es das Pferd des Poseidon war. Und wir erkannten, dass die Mutter, die uns im Bauch getragen hatte, keine andere als die Argo war. Und mit unerschütterlicher Kraft hoben die griechischen Helden das Schiff auf ihre Schultern. Und wir folgten der Spur, die das Pferd des Poseidon im Sand hinterlassen hatte. 12 lange Tage zogen wir so durch die libysche Wüste. 12 Tage, in denen wir unendliche Schmerzen litten und vor Durst fast die Besinnung verloren. Bis wir endlich den Tritonischen See erblickten, zu dem uns das Pferd des Poseidon geführt hatte. Und an der nahen Quelle löschten wir unseren Durst. Medea, warum kommst du nicht? Ich komme doch gleich. Ich will nur noch meine Geschichte zu Ende bringen. Es ist ja noch Zeit. Ich brauche dich jetzt. Auf dem Weg zum Palast habe ich erfahren, dass König Pelias meinen Vater umgebracht hat. Pelias hat ihm erzählt, dass ich auf der Fahrt gestorben wäre und aus Verzweiflung darüber hat sich mein Vater in den Tod gestürzt. Du musst mir helfen, ihn zu rächen. Jason, du bist heil zurückgekehrt. Wir sind vom Tritonischen See aus übers Meer nach Norden gesegelt und endlich haben wir dein Heimatland erreicht. So viele Tage und Nächte der Verzweiflung haben wir durchlitten, um hierher zu gelangen. Und das alles nur, um Rache zu üben? War das dein Plan? Ich kenne meine Pläne nicht. Sie sind von den Göttern bestimmt. Ich habe nicht gewusst, dass ich mich an Pelias rächen muss. Aber jetzt ist es eben so. Dann werde ich dir helfen. So, das wäre geschafft. Zusammen kriegen sie das hin. Morgen ist Pelias tot. Und der frevelhafte Mord, den er in meinem Tempel begangen hat, ist endlich gerecht. Und jetzt? Sind wir fertig. Aber es gibt ein neues Spiel. Heißt die Ilias. Aphrodite hat mir davon erzählt. Das holen sich gerade alle auf dem Olymp. Da kommt Achilleus drin vor. Du weißt schon, der Kleine von Peleus. Die neue Heldengeneration. Dafür nehmen wir dann aber mal eine Eulendrohne. Ich zahle auch die Hälfte. Die Fahrt der Argonauten. Hörspiel in 4 Teilen von Katrin Zipse. Nach Apollonius von Rhodos. Teil 4. Die Flucht. Es sprachen Hera, Stefanie Eid. Athene, Linda Blümchen. Medea, Julia Windischbauer. Jason, Steffen Siegmund. Argos, Joscha Eisen. Aietes, Matthias Leja. Kirke, Katrin Striebeck. Arete, Frauke Pohlmann. Alkinoos, Wolfgang Priegler. In weiteren Rollen Andrei Agranowski, Doa Gürer, Lukas Jansson, Heiko Raulin, Robin Schulz und Simon Schwan. Besetzung Kirstin Petri. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk 2021. Redaktion und Dramaturgie